geboren, klein gemacht, kein Grund zu wachsen, nie aufgewacht. Strenge Ordnung und Disziplin führen mich nicht zu dir. Es scheint dir klar, sie holen dich, um wie sie zu sein. Die erste Gabe, ein Eisenhemd, dein Zukunftsleben, erfährt an dir vorbei. Guck sie mir in die Augen und sag mir, du hast nie daran gedacht, deinem Leben einen Sinn zu geben, nur einmal wirklich aufzustehen und deinen Weg zu gehen und auf dich zu hören. Eisenhemd! Eisenhemd! Eisenhemd! Bleib der Lüge, die Augen zu, die Lust zu herrschen, ist ein Teil von dir. Doch bleib der Freiheit, das einzige Ziel, dein eigenes Leben, erscheint dir nicht zu viel. Noch so viel Stolz in dir, um nicht gleich zu verlieren. Komm, sei nicht feige, steh deinen Menschen, dein Eisenhund, wird von dir zu klein. Komm, sieh mir in die Augen und sag mir, du hast nie daran gedacht, deinem Leben einen Sinn zu geben, nur einmal wirklich aufzustehen und deinen Weg zu gehen und nur auf dich zu gehen. Eisenhund! Eisenhund! Eisenhund!